Ich heute in GTA, breche in die Bank ein und klaue die Aschenbecher. Gamer bricht in die GTA-Bank ein, um die Aschenbecher zu klauen. Bro, er hat das wirklich gemacht. What the fuck? Erdbeer Rufus Flywing. Geht es in GTA? Erdbeer Rufus Flywing. Geht es in GTA? Erdbeer Rufus Flywing. Rufus klaut die Aschenbecher. Unter Geld. Die Kohle, die Moneten. Immer da Geld. Die Läste liegen echt jetzt. Immer da Geld. Die Kohle, die Moneten. Die Läste liegen echt jetzt. Echt jetzt? What the fuck, Bro? Klaut kein Geld, der klaut.